So, einen wunderschönen guten Abend, liebes Gaming-Universum. Ihr seid ja eh völlig fertig mit den Nerven, weil Heimat Defender erschienen ist. Aber nichtsdestotrotz, wir rocken heute die Scheiße mit StarCraft 2. Gruppe B, 3 von 4 Leuten haben sich für heute Abend angekündigt. Also, wir haben heute einige Matches. Und bisher waren ja die alle relativ eindeutig. Heute aber könnte es ein bisschen spannender werden, denn heute sind auch ein paar höherklassige Spieler dabei. Unter anderem Kollege Domination, der absolute Top-Favorit für den Gruppensieg und auch den Turniersieg. Und der wird jetzt hier gleich das erste Match bestreiten gegen Kameraden Frauenhainer. Und damit es heute nicht ganz so langweilig wird und ihr nicht nur mich hören müsst, Co-Moderation am Start von auch einem Turnierteilnehmer, der in Gruppe C am Start sein wird, nämlich Odin. Schönen guten Tag! Ja, guten Abend und danke für die Einladung zum Mitkommentieren. So, heute schauen wir mal, wie das läuft. Also, Stream hat wieder 2 Minuten Verzögerung. Wir gehen jetzt mal ins Spiel dann rein. Wir sind da beide schon drin. Alle sind soweit vorbereitet. Es wird also sehr zügig jetzt in die Action gehen. So, ich frage mal schnell, ob alle in der Action Zone sind. Und dann würde ich das hier gleich loslegen lassen. Also, ich habe es auch schön. Halt, Frauen, einer braucht noch einen Moment. Der geht noch die letzten Taktiken durch. Unfassbar. So. Ansonsten, ja. Also, was erwartet uns heute hier? Erstmal PvP-Action. Du spielst ja Protoss, Odin. Ja. Von dem her wirst du heute sicherlich jetzt bei dem Match ein paar Insider-Taktiken bestimmt zum Besten geben können und mal schauen, was die beiden Jungs uns jetzt dann hier präsentieren werden. Jeder Frau, nein, er muss noch einen Sandmann fürs Kind vorbereiten, also hier werden weder Kosten noch Mühen gescheut. Hier geht was. Also ein Momentchen dauert's noch. Danach lassen wir es jetzt dann krachen. So, Domination ist ready und wie gesagt, das ist der Mann, der hier in der Champions League unterwegs ist. Master Liga ist natürlich, ja, schon heavy, muss man sagen. Also das ist schon die ganz große Kunst. Aber der hat eben gesagt, er weicht von seiner Hauptspezies ab, Terraner, und spielt Protoss für uns, um das ein bisschen spannender zu machen, hat er gemeint. Na, ich bin gespannt. Wir werden ja jetzt dann vielleicht gleich was sehen. Goldliga, Frauenhainer. Ich sag mal, Odin, es sollte trotzdem eine klare Sache werden, oder was sagst du? Ja, ich denke auch. Aber wir lassen uns überraschen, vielleicht hat sich ja Frauenhainer eine unfassbare Special Tactics zusammengeschrieben. Der hat ja auch die Gruppe B hier vorangetrieben, damit da heute ein großer Teil davon über die Bühne geht. Und von dem her, ja, mal schauen. So Überraschungssiege, Liga-übergreifend, das gibt's ja, habe ich auch schon ein paar Produkte.